lächeln, wenn sie dich ausnehmen. Lügen haben schöne Beine, zeig mir deine, ich zeig dir meine. Lügen haben schöne Beine, zeig mir deine, ich zeig dir meine. Zeig dir meine. Lügen haben schöne Beine. Zeig mir deine. Ich zeig dir meine. Meine.